Erster Früher hat Gott oft und auf viele verschiedene Weisen durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Zweiter in dieser letzten Zeit hat er aber durch seinen Sohn zu uns gesprochen, den er zum Erben von allem gemacht hat, weil er durch ihn auch die Welt erschaffen hat. Dritter, der Sohn spiegelt Gottes Herrlichkeit wider und zeigt genau sein Wesen, während er das ganze Universum durch sein mächtiges Wort hält. Nachdem er uns von unseren Sünden gereinigt hatte, setzte er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät. Vierter, er ist viel mächtiger als die Engel geworden, da der Name, den er von Gott erhalten hat, viel bedeutender ist als ihr Name. Fünfter, Gott hat nämlich zu keinem Engel jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden, oder, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Sechs. Wenn Gott seinen erstgeborenen Sohn in die Welt einführt, sagt er außerdem, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Sieben. Über die Engel sagt er zwar, dass er sie zu Winden macht und seine Diener wie Feuerflammen sind. Achter, aber über den Sohn sagt er, Gott, dein Thron bleibt für immer bestehen, und du regierst dein Reich mit Gerechtigkeit. Neun. Weil du das Recht geliebt und das Unrecht gehasst hast, hat Gott dich mit mehr Freude gesalbt als alle anderen. Zehnter, er sagt auch, Herr, du hast am Anfang die Erde gegründet, und der Himmel ist das Werk deiner Hände. Elf. Diese Dinge werden vergehen, aber du bleibst für immer, obwohl sie alle wie ein altes Kleidungsstück zerfallen werden. Zwölfter, du wirst sie wie einen Mantel zusammenrollen und sie werden verwandelt werden, aber du bleibst derselbe und dein Leben endet nie. Dreizehnter, Gott hat auch zu keinem Engel jemals gesagt, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde besiege und sie unter deine Füße liege. 14. Sind die Engel nicht alle nur dienende Geister, die ausgesandt werden, um den Menschen zu helfen, die Rettung empfangen sollen?